Ja, jag kanske borde lugna mig. Nu ska ni få höra lite 50 pence. De kommer från Bremen Nord, deras grej är platt tysk elektrohiphop, eller som man skulle kunna säga, dialektro. President Obama und Kanzler Merkel sind sich ob der Konferenz zum ersten Mal einig worden, was den internationalen Finanzmarkt anbelangt. Bremen Nord. Plattdeutschland kann endlich oborten, der Töben hat ein N. Der plattdeutsche Muskantenkoppel, der 50 Pence, hat von doch ihr erste Langspielplatt ob den Markt bröcht, die Elektro mit Norm. Das ist die snorksche Kombination von elektrisch Puhai und Klappregner und bannig fixe Raps, der de Derns und Jungs von Borkum bit Usedom reinweg nicht mehr uden Kopfrut kriegt. Dat gift Lü, dey meint, de 50 Pence, dat is nix as en billige Deichkind-Kopie on Talent. Yes is nee. Fachlüt, ober sind de main, teite Beats bemüht, ruge Hooks und dat geit nur fern, as wenn min Kolleg Torge no Tofail aus Fräsentee und Klunches ob sin Trecker de Wischenbach dol suust. Yo, lo. Tracks as Löpt und Disco Dance und den Manteau sind einfach Killer. Da sind all Lüd, die wat von Musik verstaut, Hail und Dale von wegflasht. Die drei Jungs schüttelt sich Riemels u de Maun, kickt jümmer krassen Styles und spit Punchlines, da de Bregen schuckelt. Chabos wait, wo kein de Pants sind, wait guide anders, du Lauch. Word up yo, eit? Pyongyang. Nord- und Südkorea hat sich aber da in die Klappe. Groß und klein, hier bei Radio Pelzenstein. Ja, ist gut, die Herrschaften. Jetzt kommen wir zur Band, die 50 Pfennig. Das ist eine Band aus Norddeutschland und die machen plattdeutschen Elektro-Hip-Hop. Das hört sich erstmal komisch an und das hört sich später auch noch komisch an. Das kann ich euch versagen. Und jetzt kommen wir mit einem Song, der heißt Disco Dance. Da geht es darum, dass wir Feierreihe im Schuppen haben. Und dann machen wir Smoothie und das Singers und alles Mögliche. Herzlich willkommen, viel Spaß mit der 50 Pfennig.